9. Familiengedicht Kinder von Hans Manns. Hör zu und ergänze. Послушай и заполни пропуски. Dein Vater, deine Mutter. Du bist das Kind. Dein Großvater, deine Großmutter. Deine Eltern sind die Kinder. Dein Urgroßvater, deine Urgroßmutter. Deine Großeltern sind die Kinder. Deine Großeltern, deine Eltern und du, ihr alle seid Kinder.